Leute durch die Straße ziehen und einen Blick in der Leute sehen, wie sie sich an uns ergänzen, kann ich es nicht verstehen. Wir schauen uns an, wir brauchen nichts verändern. Viel zu tun und wir treffen heute alle zusammen und kein Einmal. Schön die Füße und fette Beute. Schön, schön, schön sind wir sowieso. Schön, schön, schön sind wir sowieso. Und Bullentrippel, all das hält uns doch nicht ab. Wir sind mit dem Teufel verbunden, steigen eins in die Hölle hinab. Kennen den Teufel in den Arsch, übernehmen seine Nacht. Und bald wird er auch uns verdammt und sich erfetteln, dass er uns jetzt schon hasst. Schön, schön, schön sind wir sowieso. Schön, schön, schön sind wir sowieso. Schön, schön, schön sind wir sowieso. Die Blicke der Leute sehen, wie sie sich an uns ergötzen, kann ich es nicht verstehen. Schaut uns an, wir brauchen nichts verändern. Wir sind cool und der Trend von heute. Alle zusammen und keiner allein. Schöne Grüße und fette Freude. Schön, schön, schön sind